Körper, Körperzone, Organ und Laut. Was in Hinsicht auf die Grundtöne des Körpers, der Körperzonen und Organe gilt, das gilt auch auf die Laute. Jeder Körper reagiert auf einen bestimmten Lautklang am besten. Eine jede Körperzone beginnt zu vibrieren, wenn wir bestimmte Worte sprechen. Für die Erfassung eines jeden Organs gibt es einen Schlüssel, ein Runenwort. Tonstärke und Lautstärke. Auch die Tonstärke und die Lautstärke spielt eine bestimmte Rolle, wie wir bei den Runenübungen feststellen können. Je nach dem erstrebten Ziel werden wir lernen, auch hier gewisse Regeln zu beachten. Die Grundtöne, die Schlüsselworte und die Ton- und Lautstärken aber werden noch später von Fall zu Fall behandelt werden im Verlaufe der weiteren Behandlung der Runengymnastik. Runengymnastik. Die ersten Übungen der Is-Rune. Alles Erhabene ist einfach. Übungszeit immer. Übungsort überall wo möglich. Übungszweck, Kräftigung des Körpers, Befreiung von Schlacken, Befreiung von seelischen Hemmungen, Stärkung des Ich-Bewusstseins, allseitige Verjüngung. Is-Runenform Übung. Runenstellung, erstens aufgerichteter Körper, Augen geradeaus, Kinn angezogen, Schultern leicht hochgezogen, Brust gewölbt, Kreuz hohl, Leib eingezogen, Knie durchgedrückt, bei Stand Füße im rechten Winkel stehend, bei Gang Füße geradeaus gesetzt, Arme leicht hängend, Ellenbogen vorgebogen, Handflächen nach vorne, muschelartig. Im Ganzen militärische Grundstellung. Zweitens sitzender Körper. Oberkörperhaltung wie vor, Knie leicht zusammengehalten, Füße zusammengestellt, die Handflächen leicht auf die Knie aufgelegt, Arme angelegt. Drittens gehender Körper. Oberkörper wie vor, Arme in Ellenbogen leicht bewegt, Handflächen leicht nach vorne, muschelartig. Abstoßen des beim Gehen hinteren Fußes durch die große Zehe. Es muss täglich geübt werden. Zwei heiße Wannenbäder in der Woche leiten gut die Schlacken weiter aus. Wo sich Geschwüre zeigen, ist das ein Zeichen, dass der Körper sich reinigt. Aber hier helfen heiße Vollbäder und dazu weiter noch Darmspülungen. Es gilt vorerst, den Körper zu reinigen und in die Hand zu bekommen. Schaden kann durch die Übungen nicht entstehen. In weiteren Runenbüchern werden weitere Stellungsübungen gegeben. Man hüte sich vor Hass, Neid und brutalen Liebesgedanken. Sexuell sei man sparsam, ohne Selbstzwang. Vernunft entscheidet. Man stelle sich in jeder Hinsicht auf Wachstum ein. Zur Runenformübung dann die Runensprechübung. Erstens einatmen. Dauer 5 Sekunden. Gleich 7 Schritte im gewöhnlichen Gang, nicht länger vorerst. Wer so tief nicht einatmen kann, schreitet langsam in der Dauer fort und atmet vorerst bei etwa 4 Schritten ein. Zweitens, leise das I singen. Vorerst in einer Tonlage und in einer Tonhöhe, die am besten liegt, aber nicht mit breitem Munde. Mehrmals üben und täglich. Drittens, von diesem Ton aus in der Tonlage hinaufgehen, ohne die Tonleiter zu berücksichtigen, während des Tonwandels keine Pause machen. Mehrmals üben und täglich. Viertens, das I halten bis 10 Sekunden etwa, das sind 12 Schritte und länger. Mehrmals üben und täglich. Fünftens, den Ton von unten nach oben durch den Körper fließen lassen, von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben, also in der Tiefe anfangen, Ton hinaufschrauben, wieder den Ton fallen lassen, wie eine Sirene. Dauer des I etwa 4 Sekunden ist vorläufig Höchstzeit. Mehrmals üben und täglich. Sechstens, dasselbe nur vom niedrigsten Ton zum höchsten Ton, der ohne Anstrengung leise gesungen werden kann, überspringen. Mehrmals üben und täglich. Siebtens, dasselbe beim hohen Ton anfangen und nach dem untersten überspringen. Mehrmals üben und täglich. Achtens, dasselbe aber beim tiefen Ton anfangen und zum hohen Ton überspringen. Sechstens, siebtens und achtens Dauer des Singens des I etwa 4 Sekunden. Mehrmals üben und täglich. Neuntens. Man muss mit den Übungen 1 bis 8 folgerichtig vorgehen, also in richtiger Reihenfolge. Dabei soll nur nach und nach die nächste Übung vorgenommen werden, also vorerst gewöhnt man sich an ein richtiges Einatmen. Damit man richtig einatmen kann, atmet man erst vollkommen aus. Die Übung des Ausatmens und Einatmens soll nebenher auf Spaziergängen in der Natur immer wieder geübt werden. Die zweite Übung soll etwa 7 Tage mindestens für sich alleine geübt werden. Am 8. Tage beginnt man mit der dritten Übung und setzt nebenher die zweite Übung fort. Nach abermals 7 Tagen kommt die 4. Übung dazu und so weiter. Das ist der langsame Weg, es ist der sicherere Weg. Es darf keinen Tag mit der Übung ausgesetzt werden. Im Ganzen gilt als Übungszeit 1/2 Stunde bis zu 1 Stunde, man kann aber auch schneller vorgehen. Bei einigen Übenden wird sich die Wirkung des I im Körper sofort zeigen. Diese Übenden können die Zeiten bis zur Einschaltung der nächsten Übung abkürzen bis auf 4 Tage. Zu einer weiteren Abkürzung der Zeit rate ich nicht. Nur in Fällen höchster Not können weitere Abkürzungen vorgenommen werden. Wer aber in abgekürzter Zeit vorwärts schreitet, hat selbstverständlich auch täglich längere Zeit zu üben. Der sicherste Weg aber ist der langsame Weg. Auch schon deswegen, damit die seelische und körperliche Umwandlung sich nicht kritisch in Stimmungskrisen und körperlichen Reinigungskrisen auswirkt. Es gilt vor allen Dingen erst auf eine bewusste Ich-Richtung den Körper einzustellen und sie im Körper auch im Klange sich auswirken zu lassen. In der aufrechten, bewussten Körperhaltung haben wir die militärische Grundstellung vor uns, ein Beweis dafür, dass in dem Schulungssystem des alten Heeres noch etwas von den alten Runenübungsmethoden erhalten war. Aber durch diese Stellung wurde hier lediglich erreicht, den Körper der Rekruten und Soldaten zu einer aufnahmefähigen Antenne zu machen. Was also im preußischen Heere damals gepflegt wurde, war schon Runenmagie. Für uns dreht es sich nun darum, uns ebenfalls empfänglich zu machen für die Ich-Runenrichtung und Kräfte. Aber wir machen uns nicht empfänglich, damit andere uns kommandieren, sondern wir kommandieren uns selbst.